Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gott segne dieses Wort. Weinstock und Reben. In diesem Bibelvers hier aus dem Johannesevangelium, im Kapitel 15, lernen wir mehr über den Weinstock und die Reben. Und wie Christus hier sagt, ist er der Weinstock und wir sind die Reben. Wir, die wir Jesus Christus folgen, sind eben Teil des Weinstocks. Und Jesus ermutigt uns, in ihm zu bleiben, denn dadurch werden wir viel Frucht bringen, also Früchte bringen. Also alles, was Gott gewollt ist und wie uns der Heilige Geist auch leitet. Und wir verstehen, dass wir, wo er sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun, dass wir in eigener Kraft, Gott segne dieses Wort, dass wir in eigener Kraft gar nichts tun können. Das ist, wie gesagt, absolute Wahrheit. Geht dann nochmal dazu rein im Johannesevangelium auch, Kapitel 14, Vers 6. Und wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir uns Christus unterordnen und er uns dann hilft, viel Früchte zu bringen. Und Jesus ist eben der Weinstock und wir, die Reben, bilden den lebendigen Organismus sozusagen hier. Alle Menschen, alle wir, die wir Jesus Christus folgen, egal wer wir sind, sind Teil von Jesus Christus Körper sozusagen. Und er nutzt dieses Beispiel mit dem Weinstock und den Reben. Und es ist auch ein gutes Beispiel, nochmal anders ausgedrückt, wie Paulus das beschreibt. Also wie gesagt, der Körper Christus ist eben, das ist die Kirche. Kirche ist kein Gebäude. Wir, die wir Jesus Christus folgen, bilden die Kirche mit Jesus Christus an oberster Stelle, ja, als Weinstock. Und wir sind ihm untergeordnet und eingegliedert als Reben. Schaut nochmal, wie Paulus das beschreibt. Geht nochmal rein in den ersten Korintherbrief, auch im Neuen Testament. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 12 bis 31. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 12 bis 31. Und schaut mal, wie Paulus da den Körper Christus beschreibt. Und alle Teile, wir, die wir Jesus Christus folgen als Christen, bilden den Körper Jesus Christus und Christus leitet uns dann als der wahre Weinstock sozusagen. Ja, also geht mal rein ins Johannesevangelium, lest Kapitel 15 mal nochmal durch. Ja, Christus hilft uns zu verstehen und eben auch ermahnt und ermutigt uns auch zu verstehen, dass da der Hass der Welt ist. Ja, das ist eben wir, die wir Christus folgen und unsere Herzen Christus zugewandt sind, dass eben die Herzen mancher Menschen erhärtet sind uns gegenüber, aber das geht nicht gegen uns persönlich, ja, sondern es ist Jesus Christus in unseren Herzen. Das ist der Grund, warum die Welt uns hasst. Ja, das ist wichtig zu verstehen. Also das ist Ermahnung und Ermutigung. Aber das, wir brauchen das. Wir müssen diese Wahrheiten wahrnehmen und ja, also lest das mal selber durch, Johannes 15 und auch im Kapitel, also wie gesagt, 14 auch, Johannes Kapitel 14, 15 und 16, lernt auch mehr über den Heiligen Geist, ja, den uns unser Jesus Christus ja geschickt hat und der in unseren Herzen wirkt und uns leitet tagtäglich immer wieder aufs Neue in Gottes Wort, in die Bibel und uns auch hilft, Entscheidungen zu treffen, die wir oft treffen müssen, und uns auch stärkt und ermutigt und Mut macht. Und wie gesagt, manchmal wissen wir nicht, wofür wir beten sollen. auch als Beispiel, ja? Und dann können wir sagen, ja, lieber Heiliger Geist, bitte bete für mich. Ich weiß nicht, wofür ich beten soll. Lieber Heiliger Geist, hilf mir. Lieber Jesus, hilf mir. Und bitte bete für mich. Und der Heilige Geist tut das. Ja, also das ist das, was die Bibel sagt uns das auch. Also, wir werden eben auch dann als Weinstock und Reben ja eben auch beschnitten, ja, Kapitel 15, Vers 2. Und das sind eben Schwierigkeiten auf Situationen, Hindernisse, die wir im Leben haben, die, wo Jesus Christus uns dann zu sich ruft und einlädt, besonders in solchen schwierigen Situationen zu ihm zu kommen. Ganz wichtig, ja, Jesus Christus weiß, dass all diese Situationen da sind und uns, dass wir damit zu tun haben. Und das Wichtigste ist, dass wir uns Christus zuwenden und nicht abwenden. Ich wiederhole nochmal. Besonders in schwierigen Situationen wenden wir uns Christus zu und nicht ab. Ja, darauf kommt es an. Und er nutzt diese Zeit, um uns in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu reifen und zu wachsen und als unser liebender himmlischer Vater zu helfen und seinen persönlichen Zeitrahmen und Plan für jeden Menschen aufzuzeigen und uns helfen, diesen wahrzunehmen. Und darauf kommt es an. Lieber Jesus, wir danken dir hier für das Beispiel, dass du der Weinstock bist und wir die Reben und dass wir ohne dich, außer von dir, nichts tun können. Und hilf uns, nicht in eigener Kraft Dinge zu tun, sondern alles in deiner Kraft zu tun und uns zu leiten und uns tagtäglich zu helfen, in Wort und Gebet zu dir zu kommen, uns in der Bibel aufzuhalten, tagtäglich, immer wieder aufs Neue, das lebendige Wort und dass du dann in und durch uns viel Frucht produzieren, bewirken kannst. Wir danken dir, Herr Jesus, wir lieben dich und wir beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.